Kundgabe 8035. Empfangen am 7.11.1961. Falsches Bild von Gott. Irrlehren. Welches Zerrbild erhaltet ihr von meinem Wesen, wenn ich euch als ein Gott des Zornes und der Rache, als ein gestrenger Richter ohne Erbarmen hingestellt werde, der immer nur strafet und verurteilt, doch niemals Gnade walten lässet? Einen solchen Gott werdet ihr immer nur fürchten können. Ihr werdet aus Furcht ihm Gehorsam erweisen. Ihr werdet auch seine Gebote nur aus Furcht vor Strafe erfüllen. Aber ihr werdet ihn niemals lieben können, so wie ich von euch geliebt werden will. Und solange euch also von mir ein solches Bild entworfen wird, wandelt ihr nicht in der Wahrheit. Ihr befindet euch in geistiger Finsternis. Und ihr werdet schwerlich euer Ziel erreichen, den Zusammenschluss mit mir zu finden. Denn nur die Liebe bringt solches zuwege. Und diese Liebe werdet ihr kaum für ein Wesen empfinden können, das euch so vorgestellt wird. Ich aber will eure Liebe gewinnen, nur vollstes Zutrauen. Ich will als treuer Vater von euch erkannt werden, der mit seinen Kindern eng verbunden zu sein wünscht durch die Liebe. Und darum müsset ihr auch ein rechtes Bild von mir gewinnen. Es muss euch die Wahrheit geschenkt werden über mein Wesen, das in sich Liebe, Weisheit und Macht ist, das höchst vollkommen ist und das ihr auch lieben könnet, wenn ihr euch von meiner Liebe umfangen fühlet, die euch gilt bis in alle Ewigkeit. Einen Gott, der euch strafet, wenn ihr euch vergangen habt, den werdet ihr wohl fürchten, aber nicht lieben können. Ich aber strafe euch nicht, sondern helfe euch immer nur, aus eurem sündhaften Zustand herauszukommen. Und ich schenke euch Kraft und Gnade, damit ihr es könnet. Und niemals werde ich das sündig gewordene in die Tiefe stürzen. Niemals werde ich es verdammen, sondern immer nur es aus der Tiefe emporzuheben suchen, weil es mich erbarmt, dass es selbst den Weg zur Tiefe genommen hat. Und alle Mittel, die ich anwende, um das Gefallene, das sündig gewordene wieder zur Höhe zu bringen, sind Beweise meiner Liebe, niemals aber Strafakte, die mit meiner unendlichen Liebe unvereinbar sind. Und ihr brauchet solchen Lehren niemals Glauben zu schenken, die mich als einen rächenden und strafenden Gott hinstellen. Und so auch dürfet ihr die Lehre der ewigen Verdammung als eine große Irrlehre ablehnen. Denn ich verdamme niemals ein Geschöpf, sondern es ist im freien Willen selbst der Tiefe zugestrebt. Und stets nur will ich es aus der Tiefe wieder befreien. Dass meine Gerechtigkeit nun aber nicht ausgeschaltet werden darf, erklärt euch nur, dass ich nicht einem Wesen Glückseligkeit schenken kann, das freiwillig sich von mir entfernt hat und der Tiefe zugestrebt ist. Doch wenn ihr an mich denket, dann sollt ihr immer nur euch einen gütigen, überaus liebevollen Vater vorstellen, der stets bereit ist, seine Liebe zu verschenken an euch, der aber durch seine Vollkommenheit auch nicht ungeachtet der ewigen Ordnung wirken kann. Doch dem Wesen steht jederzeit der Weg offen zu mir. Auch das zutiefst Gefallene braucht nur mir die Hände verlangend entgegenzustrecken, und ich werde diese Hände ergreifen und sie emporziehen zur Höhe, weil meine Liebe und mein Erbarmen so groß ist, dass ich alle Schuld übersehe, wenn das Wesen freiwillig sich mir übergibt. Denn dann kann ich die Schuld streichen, weil ich im Menschen Jesus dafür mein Blut vergossen habe, also die Schuld getilgt wurde, wie es die Gerechtigkeit fordert. Und wird euch Menschen mein Wesen in aller Wahrhaftigkeit dargestellt, so wird es euch auch nicht schwer fallen, den Weg zu mir zu nehmen im freien Willen. Doch einen Gott, den ihr fürchten müsset, dem bringet ihr wenig Liebe entgegen. Und darum muss euch Menschen die reine Wahrheit zugeführt werden. Ein geistiges Wissen, das euch klaren Aufschluss gibt über mich selbst, euren Gott und Schöpfer, der euer Vater sein will. Denn Irrlehren können euch nicht zur Seligkeit führen, und darum müssen diese gebrandmarkt werden. Denn sie sind von meinem Gegner ausgegangen, der euch in der Finsternis des Geistes erhalten will, der alles tut, um zu verhindern, dass ihr den Weg zu mir findet, der die Furcht vor mir in die Menschenherzen pflanzt, um die Liebe nicht aufkommen zu lassen, die das Kind mit dem Vater verbindet. Ich aber will eure Liebe gewinnen, und darum werde ich euch auch immer wieder die Wahrheit zuführen über mich und mein Wesen, und ihr werdet glücklich sein, wenn ihr in der Wahrheit wandelt. Amen.